Kundgabe 2183. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.12.1941. Ermahnung zum furchtlosen Reden. Katastrophe. Der dämonische Einfluss ist unverkennbar, wo das geistige Streben bedroht wird und eine gewisse Zwangslage geschaffen wird insofern, als dass die Menschen nicht frei denken und reden dürfen über Geisteswirken und dessen Ergebnisse. Es ist von Gott dem Menschen der Auftrag gegeben worden, seines Wirkens Erwähnung zu tun. Und wen Gott auserwählet und ihm seinen Willen kundtut, der soll frei und offen reden und keinerlei Bedenken haben, dass ihm seine Offenheit schaden könnte. Denn wirket auf der einen Seite der Widersacher, so ist das Wirken Gottes gleichfalls zu verstehen. Und seine Macht und Kraft ist wahrlich größer. Und also wird sich nicht zu fürchten brauchen, wer unter seinem Schutz steht, so wie er seinen Willen erfüllt. Gott kann sich nur eines willigen Menschen bedienen. Will er die Menschheit unterweisen von dem Kommenden? Es sollen aber die Menschen wissen, was ihnen bevorsteht. Sie sollen es wissen, um Gottes Willen zu erkennen, so der Tag anbricht, der schweres Leid über die Menschen bringen wird. Und darum gibt Gott den Menschen schon zuvor Kunde, auf dass sie nicht unvorbereitet dem kommenden Geschehen entgegengehen. Wie anders aber sollte er die Menschen davon in Kenntnis setzen, wenn er nicht durch Menschenmund sich offenbaren möchte? Und dies suchet der Widersacher zu unterbinden, indem er die ihm hörigen Menschen bestimmt, vorzugehen wider die Menschen, die Gott dienen wollen. Doch gläubig und entschlossen sollen Letztere ihre Aufgabe erfüllen und furchtlos bekennen, in wessen Diensten sie stehen, und tief im Herzen zu Gott rufen, dass er ihre Kraft und ihren Willen stärken möge. Und sie werden jeder Anfechtung standhalten und ungefährdet aus jedem Wortkampf hervorgehen. Gottes Streiter auf Erden sind nur wenige. Diese aber empfangen die Kraft aus Gott, so wie sie sich für ihn einsetzen. Denn ob es auch scheinen mag, als haben jene das Recht und die Macht zu fordern und zu verbieten, was ihren Plänen entspricht, sie werden nicht zunichte machen können, was Gott selbst zur Erde leitet. Und sie werden niemals verhindern können, dass Gottes Streiter zuerst seinen Willen erfüllen, ehe sie menschlichen Geboten nachkommen. Denn Gott ist der Herr über Himmel und Erde. Amen.